Da können Sie meine Stimme aber, hören. Können Sie meine Stimme hören? Können Sie meine Stimme hören? Wenn ich heute jetzt im 17. Juni in Helmstedt spreche, so was ist mein eigener Wunsch. Das heißt, wer ist Frau C? Und es fängt sofort an mit dem besseren Ich, dass ich spreche, so wie mein Ich. Eine Art Gewissen kann man sagen. Ein Gespenst geht um in Deutschlands Wohnstuben, Frau C. Sie durchzieht deine vier Wände mit einem Hauch jener heiligen Vielfaltigkeit, welche dieses Land groß gemacht hat. Sparsamkeit, Sauberkeit, Ordentlichkeit und Geldgeilheit. Frau C. hat 1000 Gesichter. Bestimmt ist sie dir schon begegnet. Wenn nicht, sie wird dir noch begegnen. Keine Sorge. Und dann wirst du ängstlich durch deine Räume schleichen, nach dem Unsauberen suchen und es finden. Tage, was sag ich, Nächte lang wirst du dich mit Akkupatz-Schwämmen an Elektroherden zu schaffen machen. Bis zum Zusammenbruch wirst du den Staubsauger auf höchster Saugstufe heiß laufen lassen. Einen vollen Staubsaugerbeutel nach dem anderen wirst du zum Gemeinschaftsmüllcontainer bringen. Und das schlechte Gewissen wird dich nicht loslassen. So viel Dreck hast du gemacht. Sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter, wie der Müllcontainer sind auch die Altglas- und Altpapiertonne bei normalem Müllanfall ausreichend. Es gibt aber Mieter im Hause, die oft der Überzeugung sind, dass die Papiertonne eigens für sie aufgestellt ist und alle anderen Mitbewohner so sozial engagiert sind, dass sie sich nur an den Kosten beteiligen, um ihn finanziell zu entlasten. Gewerblicher Abfall ist auf eigene Kosten zu beseitigen, nicht auf Kosten der Gemeinschaft. Jeder hat die Möglichkeit, erst gar nicht so viel Müll und Abfall nach Hause zu tragen. Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden und vor allem bei den täglichen Dingen. Mit freundlichen Grüßen. Da hast du's. Je mehr du putzt, desto mehr Schmutz und Abfall wirst du entdecken. Dein Blick wird bis zum Unerträglichen geschärft sein. Hier noch ein Fleckchen, da noch ein Stäubchen. Und du wirst beginnen, die vollen Staubsaugerbeutel aufzuessen, um die Gemeinschaft zu entlasten. Aber das war kurzsichtig gedacht. Was hineinkommt, muss auch wieder raus. Der Toilettenraum ist schmutzig, das Toilettenbecken nicht mehr benutzbar, weil es anscheinend niemals gereinigt wurde. Die Räume sind in einem verwahrlosten Zustand, da es anscheinend niemals gereinigt wurde. Jeder hat die Möglichkeit, Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden und vor allem bei den täglichen Dingen. Du wirst dich schämen und um Hilfe rufen. Du wirst schrubben, schrubben, schrubben um dein Leben. Warum soll es dir besser ergehen als Frau C.? Auch sie muss den ganzen Tag schrubben und pflegen, lüften und säubern, damit Unsauberkeit erst gar nicht aufkommen kann. Denn wenn es erst so weit gekommen ist, dann nützt kein Froschneutralreiniger mehr und nicht einmal der General mit Bioalkohol und kein Meister Propper wird uns helfen. Wenn wir der Unsauberkeit nicht erwehren, wird unser übervolles Boot kentern in jenem riesigen Putzeimer voll Schmutzwasser, der unser Schicksal, unser Dasein, unsere Erde ist. Nein, du wirst nicht nachgeben, du wirst dich zu wehren wissen. Es ist deine Sache, wie du dich in deinen vier Wänden benimmst. My home is my castle. Du weißt überhaupt nicht, was die will? Du willst in Ruhe wohnen? Ich glaube, du bist naiv. Diesen Krieg kannst du nicht gewinnen. Ja, Krieg. Sie wird dir heimleuchten, wenn du es am wenigsten erwartest. Du wirst jetzt erst recht nicht putzen? Du wirst dir nicht von irgendjemand erzählen lassen, was du zu tun und zu lassen hast? Du wirst dich wehren? Jetzt bin ich als Normalmensch. Sehr geehrte Frau C., vor meinem Küchenfenster liegt seit Wochen ein Haufen Bauschutt und Müll, der es mir unmöglich macht, das Fenster zu öffnen. Ich habe bereits mehrfach um dessen Beseitigung gebeten. Es wäre ohne weiteres möglich, den Schutt irgendwo anders auf dem Hof zu lagern. Inzwischen ist der Haufen so hoch, dass überhaupt kein Licht mehr ins Küchenfenster einfällt. Wenn dieser Schutthaufen bis dann und dann nicht verschwunden ist, werde ich geeignete Maßnahmen ergreifen. Einstweilige Verfügungen, Petitionen, Prozesse, Protestdemonstrationen, Hungerstreiks und so weiter. Bravo, du zeigst Zähne. Du weißt das Recht auf deiner Seite. Du setzt dich durch, aber du lässt dich provozieren. Mach nur weiter so, verdränge nur weiter. Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden und vor allem bei den täglichen Dingen. Du willst das Thema wechseln? Du hast keine Lust, dich über Scheiße und Staub zu unterhalten? Ich glaube immer mehr, dass du wahnsinnig bist. Was, du willst mich rausschmeißen? Du hast zu arbeiten? Du brauchst keine Belehrung, sondern einen Rechtsanwalt? Du willst wissen, wer ich überhaupt bin? Bitte, verdränge nur weiter. Aber es werde so viel nützen wie ein Tropfen Wasser auf dem vor Schmutz unbrauchbar gewordenen Spiegel an der Wand. Ich lass dich jetzt alleine, damit du noch ein bisschen mehr Dreck produzieren kannst. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Vergiss nie, Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden. Und vor allem bei den täglichen Dingen, ich weiß! Schrei doch nicht so. Ruhestörender Lärm ist auch ein Kündigungsgrund. Ruhestörender Lärm ist zu vermeiden. Die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr ist einzuhalten. Wiederholte Zuwiderhandlung berechtigen den Vermieter zur Kündigung ohne Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist. Wenn du also nicht still bist, wirst du doppelt selbst dran schuld sein. Warum kannst du dich nicht auch ein bisschen in die Hausgemeinschaft einfügen, wie das alle anderen Hausgenossen tun? Was, du hast mich nicht gerufen und willst endlich wissen, wer ich bin und was ich von dir will? Ich will dir doch nur helfen. Und mein Name ist C. Ich bin Frau C. in dir, dein besseres Ich. Das wirst du schon noch verstehen. Und nicht so laut. Sehr geehrter Herr, nach der bereits mehrfach erfolgten Aufforderung, mit mir einen Termin zur Wohnungsbesichtigung zu vereinbaren, bitte ich Sie nunmehr, innerhalb von 8 Tagen mit mir unter meiner Telefonnummer einen Termin zu verabreden. Sollten Sie dieser Bitte nicht nachkommen, sieht sich die Eigentümerin gezwungen, rechtliche Mittel wie Rechtsanwälte, einstweilige Verfügung, Wohnungsämter, die Polizei, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Vereinten Nationen, Inkassobüros, den Bürgermeister und so weiter und so fort einzuschalten. Mit freundlichen Grüßen, N. Siehst du, jetzt zappelst du. So, du musst zum Rechtsanwalt. Ich finde eher, du solltest zum Psychiater gehen. Hörst du mir denn gar nicht zu? Das ist sehr unklug, denn auch die ahnungsloseste und unfähigste Justiz wird am unbändigen Willen zum Anstand und zur Normalität nichts ändern können. Nein und nochmals nein. Du bist auf dem fauligen Holzweg, geradezu auf dem Schmutzweg, wenn du glaubst, du kannst dich der Gerechtigkeit entziehen. Ich sage dir, kein noch so von Fäulnis ausgehöhltes Rechtssystem kann verhindern, dass Eigentum Eigentum bleibt. Wo wären wir denn schon gelandet, wenn Eigentümer und ihre Vertreter nicht mehr nach dem Rechten sehen dürften? Na, zurück vom Rechtsanwalt? Du bist ja so zerknirscht. Du bist nicht zerknirscht, du bist genervt? Das glaube ich. Einer, bei dem nicht alles an seinem Platz ist, einer, der nicht weiß, wo er hingehört, einer, der sich partout nicht normal benehmen kann, hat auch keine gesunden Nerven. Du wirst Frau N. hineinlassen müssen. Sie ist der Kettenhund von Frau C. Wo sie hinputzt, wächst kein Unkraut mehr. Sie ist radikal und putzt das Übel an der Wurzel weg und es lauert in deinen vier Wänden. Eigentum verpflichtet zur Kontrolle und Mietverhältnisse verpflichten zur Sorgfalt. Du könntest ja auch mal den Besen schwingen, nicht? Ich kann mich mal. So, ich glaube, du bist anal fixiert. Vielleicht würde sie sogar, aber nur mit einer Drahtbürste. Damit du das nicht etwa angenehm findest und deinen Arsch in Zukunft gar nicht mehr selber putzt, du Dreckschwein. Willst du mir Angst machen? Nein, ich will dir doch nur helfen. Du solltest endlich mal lernen, dass Umweltschutz in den eigenen vier Wänden und vor allem bei den täglichen Bedingungen beginnt. Protokoll der Wohnungsbesichtigung. Gegen 11 Uhr erschien Frau N. in ihrer Begleitung ihr Sohn. Frau N. besichtigte zunächst die Küche. Sie monierte lautstark den ungeputzten Zustand des Herdes, der Spüle und der Dusche. Die Schwere der ihr übertragenen Aufgabe nach dem Rechten zu sehen, ermaß sich daran, dass ihr der Anblick von Spinneweben im Schlafzimmer einen Seufzer entlockte, dessen logische Fortsetzung in einem nahenden Nervenzusammenbruch bestand, als sie der Toilette ansichtig wurde. Nur der aufopfernden Unterstützung ihres Sohnes ist es zu verdanken, dass sie mir gerade noch die fristgemäße Kündigung zurufen konnte, bevor sie auf der Straße zusammenbrach und mit einem herbeigerufenen Putzmobil zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden musste. Protokolliert zur Kenntnisnahme durch Rechtsanwalt. Du hast kein Mitleid, was? Diese tapfere Hauswartin hat's nie leicht gehabt. Hast du nicht ihre stark geschliffenen Gläser gesehen? Das Suchen nach versteckten Schmutzstellen hat ihre Augen schwielig werden lassen. Und hast du nicht ihr leichtes Hinken bemerkt? Sie ist vor Jahren von der Leiter gefallen, als zu entfernende Staubflocken sich plötzlich lösten und auf sie stürzten. Das ist dir egal? Du lässt dich nicht gerne vorführen wie ein Idiot? Und kannst nichts dafür, dass die Frau nicht alle Lichter auf der Lampe hat? Na, na, na, sie tut doch nur ihre Pflicht. Ist dir denn nicht aufgefallen, dass ihre Arme und Hände über und über vernarbt sind von Spritzern scharfer Putzmittel, auf die sie in ihrem unermüdlichen Kampf nicht hatte verzichten können? Denn sie weiß im Gegensatz zu dir, dass Umweltschutz in den eigenen vier Wänden beginnt. Und vor allem bei den täglichen Dingen. Du weißt wohl auch nicht, dass sie in ihrem Leben von früh bis spät ohne Unterlass grundgereinigt und gewienert, gefeudelt und nach dem Rechten gesehen hat, ihr täglich Brot im Schweiß ihres Angesichts erputzt und ersäubert hat. Und wofür? Dafür, dass du und deinesgleichen alle Grundreinigungen zunichte machen, indem sie den Schmutzpegel immer weiter steigen lassen, indem sie einfach nicht mitziehen in der großen Gemeinschaft der Sauberen und Anständigen, weil sie glauben, sie hätten es nicht nötig. Deine Arroganz, mein Lieber, stinkt zum Himmel. Schau dich doch mal im Spiegel an. Wenn du darauf überhaupt noch was erkennen kannst, wirst du sehen, dass du Dreck bist. Wahrscheinlich isst du sogar Knoblauch. Aber dieses Land ist schon mit ganz anderen Herausforderungen fertig geworden. Und bis zum letzten Atemzug wird Frau C. im Verein mit Frau N. und ihrem Sohn kämpfen. Wahrscheinlich schämst du dich noch nicht mal. So welche, die sich zu fein sind, nur ein kleines bisschen normal zu sein. So welche, die zu bequem sind, den Besen zu schwingen. Welche, die meinen, dass Freiheit zügellos ist, werden zermalmt werden in einem großen Schredder. Werden auf dem Müllhaufen der Geschichte landen, das sage ich dir, du schamloser Gemeinschaftsfeind. Kein Mieter wird dieses Land und dieses Haus, welches die kleinste Zelle des Anstands bleiben muss, mit seinem Terror zerstören. Du bist ein harter Brocken, aber auch du wirst noch lernen, wo in dieser Mietskaserne der Schrubber hängt. Sehr geehrter Herr, hiermit kündige ich Ihnen die obigen Räume. Diese Kündigung stützt sich auf den Paragraphen 15 des Mietvertrages, Paragraph 15.2, schuldhafte Verletzung der Sorgfaltspflichten. Die Räume befinden sich in einem verwahrlosten Zustand. Die Objekte, Elektroherd, Abwaschbecken, Kühlschrank, sind vor Schmutz unbrauchbar geworden. Der Toilettenraum ist schmutzig, das Toilettenbecken nicht mehr benutzbar, da es anscheinend niemals gereinigt wurde. Hier liegt eine Gesundheitsgefährdung vor. Es können Zeugen benannt werden. Ich fordere Sie hiermit auf, die Räume in sauberem und vermietbarem Zustand herauszugeben. Die aufgezählten Objekte, Herd, Kühlschrank, Abwaschbecken und Toilettenbecken, sind zu erneuern und sämtliche Schlüssel herauszugeben. Ich mache als Vermieterin von meinem Schadensersatzanspruch Gebrauch. Hochachtungsvoll. Das hast du nun davon. Fluche nicht, mein Lieber, du entkommst der Sauberkeit und Ordnung nicht. Du wehrst dich, bäumst dich auf, versteifst dich in deinem Trotz und wirfst sogar mich, dein besseres Ich, raus, weil du nicht wahrhaben willst, dass du keine Chance hast, dieses saubere, ordentliche, sparsame, geldgeile Land zu unterminieren mit deiner Dreckigkeit. Du hast keinen Spielraum mehr und wenn du nicht aufräumst, gibt es heute kein nachtischverzogenes Objekt, du. Ich weiß, du hast mich nicht gerufen, aber ich will doch nur dein Schutzengel sein. Sonst wird sich die Schlinge zuziehen und du wirst keine Chance haben zu entkommen. Was? Du willst schon wieder nicht hören? Du hast schon wieder einen Termin bei deinem Rechtsanwalt? Machst du das auch? Mhm. Öffentliche Sitzung des Amtsgerichts, Geschäftsnummer 11D3392, gegenwärtig Richter Grundmann, Justizangestellte Witzke als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle. Gemäß § 10 GVG wird die Leitung der Sitzung der Referendarin Hülse übertragen. In dem Rechtsstreit sind bei Aufruf erschienen die Klägerin und ihr Rechtsanwalt. Für den Beklagten sein Rechtsanwalt. Beklagtenvertreter rügt Verspätung. Klägerin trägt vor, dass die Kündigung deshalb erfolgt sei, weil die Wohnung, nein, der Laden sehr verschmutzt und verwahrlost seien. Klägerinvertreter stellt den Antrag aus der Klageschrift, Beklagtenvertreter stellt den Antrag aus dem Schriftsatz und beantragt Erklärungsfristen. Entschieden und verkündet, am Schluss der Sitzung, erstens, die Klage wird abgewiesen, zweitens, die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreites, drittens, das Urteil ist vollstreckbar. Jetzt jubelst du, was? Aber du wirst noch um Gnade winseln, wenn du ganz allein von Schrubbern eingekreist als Dreck im Dreck sitzen wirst. Mag die Justiz auch noch so irren, mag sie dem Recht mit Formalien begegnen, es beugen und biegen in ihrem Unverstand, auch du wirst noch lernen, dass Recht Recht bleibt und unsauber bleibt unsauber. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Der Satz gefällt dir doch wohl. Was? Die Frau will dich nur rausschmeißen, um die Wohnung teurer vermieten zu können? Deine Verdächtigungen sind haltlos und so gemein. Ist sie nicht so nett gewesen, dir die Räume zu überlassen? Hat sie dir nach dem Vertragsabschluss nicht gesagt, dass du es gut hast, weil du jung bist und voller Pläne? Hat sie dir nicht arglos alles Gute gewünscht? Und hat sie dir nicht damals einen neuen Warmwasserboiler einbauen lassen? Und dich gebeten, aber nur alle 2 Tage zu duschen, um Wasser zu sparen? Du hast doch ihre Briefe mit dem Aufkleber von UNICEF gesehen. Hilf mit, spare Wasser, oder? Und du unterstellst dir einfach, dass sie stinkegeizig ist. Bei ihr zu Hause sind alle Möbel mit Decken verhüllt, um sie zu schonen. Die arme Frau besitzt 12 Mietshäuser mit etwa 200 Mietern. Und trotzdem kann sie sich nicht mal alle 50 Jahre neue Möbel leisten oder wenigstens einen Möbelanstrich alle 30 Jahre. All ihr durch Möbel schon um erspartes Geld steckt sie in ihre 12 Mietshäuser, spendiert ihren Mietern alle 32 Jahre neue Warmwasserboiler, wenn die alten durchgerostet sind. Und alle 35 Jahre ein Neuanstrich des Flures, wenn der Putz von den Wänden fällt, aber doch nicht, damit solche unterminierenden Kräfte wie du ihren Kampf um Sparsamkeit subordinieren und sabotieren, oder? Endlich bist du mal still und hörst mir zu. Frau C. ist nur eine arme alte Eigentümerin, die sich Sorgen um das Gemeinwohl macht. Wenn sie nicht aufpasst und genug Geld verdient, hat das Haus, dieses Land, bald keine Eigentümer mehr. Und was soll dann werden? Sodom und Gomorra wären eine Insel der Seligen gegen den Umweltschmutz und das Chaos, das dann losbräche. Solche wie du würden ihre Terrorherrschaft beginnen und Putzen würde verboten. Leugne nicht. Aber ich bin noch nicht fertig. Dieses Land ist schon mit ganz anderen Herausforderungen fertig geworden. Einst wurden fremdländische Orientalen von anderswo in dieses Land geholt, um uns zu überfremden. Aber Frau C. und die Guten in diesem Lande sorgten vor. Den Frauen gaben sie Beschäftigung als Putzfrau, die Männer wurden Müllmann und Straßenfeger. Und so kannst du nicht mal bei den Fremdländischen auf Verständnis und Kumpanei hoffen, denn inzwischen wissen auch sie, was es heißt, sauber zu sein. Und die Kinder von Frau C. und Frau N. sind natürlich auch in rechte Bahnen gelenkt worden. Du weißt doch, dass der Sohn von Frau N. allwöchentlich mit Hingabe das Treppenhaus putzt, welches von den Schmutzmietern in nur einer Woche verdreckt wurde. Glaube mir, mein Lieber, du hast keine Chance zu entkommen. Geh nur zu deiner neuen Freundin. Aber mich wirst du nicht los. Von mir kannst du dich nicht lösen. Ich werde wieder da sein, denn ich bin unvermeidlich. Ich bin der letzte Kern der Sauberkeit in dir, deine letzte Hoffnung, bevor du hinweggekehrt wirst. Du lachst, ich kann dich gut verstehen. Geh nur zu deiner Freundin, aber ich werde wieder da sein, wenn du mich brauchst. Siehst du jetzt die Freundin? Ja, ja. Also freundliche Musik und dann eine Toilette gespült. Schatz, hast du dich hingesetzt? Habe ich vergessen. Ich habe dir doch schon 100 Mal gesagt, du sollst dich hinsetzen. Das nächste Mal denke ich dran. Das sagst du jedes Mal. Dann häng doch ein Schild hin. Häng doch ein Schild hin. Ich setze mich natürlich immer hin, wie du dir denken kannst. Na, schon wieder zurück von deiner neuen Freundin. Du hast genug von ihr? Du wirst dich immer weiter isolieren, bis du einfach nur noch ein Stück Dreck bist. Denn Dreck gehört zu Dreck, Siff zu Siff, Asche zu Asche und Schmodder zu Schmodder. Wer nicht mitzieht, wird untergehen. Außerdem glaube ich, du bist frauenfeindlich. Und schon wieder hast du eine neue Freundin. Das ist verdächtig. Bella, schön, dass du da bist. Ich muss gerade noch mal weg, bin in einer Stunde wieder da. Mach's dir bequem. Mach ich. Ciao, Süßer. Ciao, Bella. Tür geht zu, Tür geht auf. Also kommt wieder nach Hause. denn hier aus? Bella! Bella! Ein Brief. Süßer, ich habe ein wenig... Ist das nicht mein Text? Doch, ich habe ein wenig aufgeräumt. Ich habe nur absoluten Schrott weggeworfen. Sehen wir uns heute Abend? Ciao, deine Bella. Siehst du nun, verstehst du nun, nicht entkommst du dem Sauberen niemals. Selbst wenn du eine neue Wohnung bekommst, fliehen ist zwecklos. Wenn du überhaupt eine bekommst, ist nicht mehr so einfach heutzutage, aber wie auch immer, du hast keine Chance. Was denn auch noch? Beim Hausmeister. Also er spricht ja. Hier Ihre Schlüssel und leben Sie sich gut ein. Danke, ja. Danke, die Schlüssel für den Dachboden fehlen aber noch. Dachbodenschlüssel? Das gibt's nicht. Wissen Sie, die Mieter tragen nur ihren Dreck auf den Dachboden. Dachbodenschlüssel gibt's nicht für Mieter. Siehst du, ich habe es dir gesagt. Merke dir, Mieter sind Dreckschweine und wenn sie es gar zu toll treiben, so wie du, werden sie zur Saison gebracht. Schnauze! Dereinst wird Frau C. ins Walhalla einfahren und sitzend an der Seite des extra starken Meister Proppers auf dich warten. Und dann wirst du einfahren und bist in alle Ewigkeit die goldenen Wände mit Putzmittel polieren, immer wieder von vorne, wenn du nicht... Ruhe jetzt! Warum so aggressiv? Ruhe, habe ich gesagt! Das war jetzt das alter Ego. Eigentlich bin ich ja nicht militant, aber was zu viel ist, ist zu viel. Überblende ein belebter Platz, Zeitungsverkäufer. Deutsche Abendnachrichten, Schmutzfink erschlug sein besseres Ich mit Fliegenpatsche. Deutsche Polizisten sind erschüttert. Deutsche Abendnachrichten, Schmutzfink erschlug sein besseres Ich mit Fliegenpatsche. Bilder des Grauens in Farbe. Deutsche Abendnachrichten, Schmutzfink erschlug sein besseres Ich mit Fliegenklatsche. Mörger schweigt beharrlich. Deutsche Abendnachrichten, Schmutzfink erschlug. Das war's. Ja. Das ist schöner Text. Funktioniert. Freut mich ja. Nehmen wir die Frage, immer wie viel Ohren ist dabei, ne? Also dieses Schreiben von der Vermieter, was da eben alles im Argen ist. Das ist echt. Das ist Otto, ja. Das war eine Kündigungsbegründung. Im Ernst? Woher weißt du das? Und du hast ihm geschrieben, dass du immer am 24.12. aufräumst. Woher weißt du das? Der kommt auf jeden Januar zur Wohnung. Echt? Was? Mann. Gott. Und Frau N. war auch wirklich da. Das ist mit dem Tell-Nummer, so hat es mir auch geschrieben. Die war wirklich da, ja. Und die hat auch wirklich fast Nerven. Ja. Kühlschrank? Nein, der Kühlschrank stand da auch und stand auch im Mietvertrag. Also, das war schon mal der Meinung. Es kam ja noch ein Nachsitzer, nachdem ich ausgezogen war. Also über ihren Rechtsanwalt, meinem Rechtsanwalt schreiben lassen, dass ich ein altes Dreckschwein bin und diesen Kühlschrank entsorgen soll, den ich nicht geputzt habe, wo ich ausgezogen bin. Da habe ich gedacht, Mensch, zahle ich jetzt noch 70 Mark, damit ich den auf die Müllkippe fährt? Dann bin ich tatsächlich nochmal hin und habe ihn so ein bisschen mit Essigwasser so. Und habe mir dann einen netten Brief geschrieben, der bedauerliche Zustand des Kühlschranks rührt daher, dass er sehr alt ist. Und deswegen ist er verrostet, aber nicht dreckig. Und dann war gut, dann hat sie mir mein Geld überwiesen. Ganz komisch, plötzlich ging es. Ne? Dieser Kühlschrank, ich habe ihn auch fotografiert. Als Beweis mit Man wird vorsichtig, ja? Man wird wirklich vorsichtig. Den Müllhaufen gab es auch wirklich. Den Müllhaufen auch. Und den Brief dazu auch, natürlich nicht mit dem Schlusssatz mit Hungerstreik. Ja, klar. Sitzblockaden. Jetzt fehlt nur hier ein Sitzblockaden vor dem Müllhaufen. Sitzblockaden und Lichterketten. Das sind wirklich nur 20 Minuten. Ja, ne? Hallo? Ja, nun. Ausgestoppt ist ausgestoppt. Ausgestoppt ist ausgestoppt. Was eigentlich meine Tasse? Hatten wir, glaube ich. Zelta ist hier. Zelta ist auch sehr gut. Meine Zeltas. Ne, die lesen sonst immer alle so langsam. Deswegen. Ja. Oh, nicht mal so lang. Hast du schon selbst einen Anruf von Lennon oder so? Das noch nicht, ne. Ziemlich frisch. Gib mal den Korken. Den Korken? Danke, gleichfalls. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Ja, dann morgen, ja. Ist die Bulle noch dran? Ja. Ja, brennt auf jeden Fall. Die ist prima jetzt. Genau richtig. Ich kenne den Text noch nicht. Nee. Schick ich dir. Das ist jemand, dem du den Gefallen tun willst, in die Toskana zu fahren. Lieferwagen von der Wahl in der Borg. Das soll aber alles kostenlos sein. Ja, so sind wir auch geblasen in den Bier. Tschüss. Von dir kommt auch der Vorschlag, man sollte aus der ökologischen Hühnerfarm da vielleicht Teilerstadt diesen Container hinstellen, wo man so Flüchtlinge und Sozialamtskosten tut. Wo man was? Flüchtlinge und Obdachlose auf Sozialamtskosten und dabei bringt Obdigern ein. Wäre doch eine effektive Lösung. Statt Hühnerfarm. Ökologische. Also geht das dann nur ein Stück. Ich habe letztens von der Geschichte gehört, der Anfang von dem aktuellen Thomas Kinschen-Roman, wo ein Typ, der einmal vom Sozialamt Geld bekommt, dafür, dass er verrückt ist. Ne? Also kriegt er monatlich Überweisung, weil er eben wirklich verrückt ist. Dann war das Problem, die Auflage war immer so, er muss einmal wieder beweisen, dass er sich verrückt ist. Und dann einmal im Jahr anzutreten hat, dann zum Beispiel, er muss sich halt in so eine Schaufensterscheibe reinschmeißen oder irgendwie so, irgendwie einbrechen oder eben auch unter Gefahr der Verletzung. Da wird immer schon genau, da steht da schon Fernsehteam, die sich berichten, dass er heute wieder da reinspringt. Und, ja. Da steht aber die Fernsehteam an der falschen Schaufensterscheibe, taucht auch woanders auf. Dann ist das mal, ne? Naja, auf jeden Fall, er probiert dann da was zu machen. Kann sein, ich weiß es nicht. Ja, ist mir egal. Ich hab jetzt den genommen. Schöne Idee. Aber das ist jetzt neu. Ich meine, das war irgendwie die Sache damals, Genesis George hat schon damals vom sozialen Geld bekommen, weil er wirklich ein Zertifikate musst du aufstellen, dass er verrückt ist. Also da gab es nur wirklich Geld für. Also irgendwie eine Rente. Hatte er nicht ein Zertifikat, wo drauf stand, dass er heroinsüchtig ist? Ja, und so weiter. Auf jeden Fall hat er von bestimmten Formularen Geld bekommen. Ja, so richtige Schizos, die sind auch berufsunfähig. Berufsunfähig, ja. Und Schizos. Ja. Richtige Schizos. Aber es ist schwierig zu simulieren. Es ist schwierig zu simulieren, das ist nicht empfehlenswert, weil die Krankenhäuser, das macht auch nicht so Spaß. Aber. Das ist geil, will noch jemand was? Ja, natürlich. Ja. Gib! Yes. Ist egal, gib her. Kommt noch ein guter Bär. Wenn ihr noch aufnahmefähig seid. Guter Bär, was ist das für ein Text? Na, das ist. Auf die Katze als Händchen. Wie hört sich das an? Der, das ist ein R. Ja, aber Katzen müssen. Ja, bei meinem Vater habe ich auch immer. Im Dienstleistungsgewerbe haben strebsame Menschen auch in Zeiten der Rezession die Chance, kreativ und mit Fantasie ihren Alltag zu gestalten. Die Liebe zum Umgang mit Menschen ist allerdings erforderlich. Hören Sie dafür ein lehrreiches Beispiel. Dienstleistung heute. Guten Tag, ich möchte zwei schöne halbe Hähnchen. Hässliche Hähnchen verkaufen wir hier nicht. Das letzte Mal waren die Hähnchen schwarz. Haben Sie was gegen Schwarze? Die schmecken nicht und man kriegt Krebs davon. Wenn Ihnen unsere Hähnchen nicht schmecken, warum kommen Sie dann eigentlich her? Na, deshalb sage ich doch, ich möchte zwei schöne halbe Hähnchen. Schöne. Und ich habe Ihnen schon mal gesagt, hässliche Hähnchen verkaufen wir hier nicht. Und ich habe Ihnen gesagt, letztes Mal waren die Hähnchen schwarz. Also was ist, wollen Sie Hähnchen oder wollen Sie keine? Aber schöne. Sie, ich sag Ihnen jetzt mal was. Wir sind hier ein Imbiss und kein Hähnchen-Schönheitssalon. Merken Sie sich das? Ich möchte Ihren Chef sprechen. Der sitzt wahrscheinlich in Florida und ist nicht alleine. Und seine private Telefonnummer habe ich leider auch nicht. Dann möchte ich den Filialleiter sprechen. Wenn Sie vor 20 Minuten gekommen wären, hätten Sie ihn erwischt. Vor einer Viertelstunde hat er gekündigt. Fristlos. Jetzt bin ich der Filialleiter. Also, Herr Filialleiter, von Kundendienst haben Sie wohl noch nie was gehört? Fremdwort für Sie? Was? Haben Sie nicht behauptet, wir würden hier hässliche Hähnchen verkaufen? Da erwarten Sie doch wohl nicht im Ernst, dass ich mir für Sie ein Bein ausreiße. Wie hätten's der Herr denn gerne? Seien Sie froh, dass ich überhaupt bei Ihnen kaufe. Ach, hören Sie doch auf. Sie kommen doch ausschließlich hierher, weil es Ihnen hier billiger besorgt wird als drüben im SM-Salon. Ich habe Sie durchschaut. Sie sollten sich lieber darum kümmern, dass die Hähnchen nicht schwarz werden. Wollen Sie mir vorschreiben, worum ich mich kümmern soll? Das nächste Mal, wenn Sie mir ein angebranntes Hähnchen verkaufen, hebe ich es auf und bringe es Ihnen zurück. Das schwöre ich Ihnen. Wenn Sie das Hähnchen zu Hause im Ofen nochmal braten lassen, wird es natürlich irgendwann schwarz. Ich habe überhaupt keinen Ofen. Dann machen Sie wohl offenes Feuer zu Hause. Kein Wunder, wenn das Hähnchen anbrennt. Ich kaufe meine Hähnchen immer fix und fertig in einem Imbiss. Ach, wo denn? In einem Imbisslokal, in welchem manchmal Angebrannte verkauft werden. Ich würde da nicht hingehen an Ihrer Stelle. An Ihrer Stelle würde ich dafür sorgen, dass die Kundschaft zufrieden nach Hause geht. Besitzen Sie Aktien von unserer Firma oder was geht Sie das an? Ich habe keine Aktien, sondern Appetit. Zwei halbe? Eigentlich möchte ich lieber ein ganzes. Die ganze Zeit haben Sie gesagt, Sie möchten zwei schöne halbe. Und jetzt möchte ich ein ganzes. Wie soll man denn hier seine Arbeit vernünftig machen, wenn die Kundschaft dauernd was anderes verlangt? Dann geben Sie mir halt zwei halbe. Also eben soll es noch ein ganzes sein. Hauptsache Hähnchen. Schöne? Was sonst? Sie werden zufrieden sein. Verdammt. Das Hähnchen ist angebrannt. Wusste ich's doch. Was kann ich dafür, wenn die Hähnchen anbrennen, wenn Sie mich immer voll quatschen? Wollen Sie etwa warten, bis ich neue gemacht habe? Nein, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Hey, warten Sie mal. Das macht 6,50 Mark für das Hähnchen plus 10 Mark für ein Kundengespräch mit Überlänge und Spezialwünschen. 6,50 Mark für ein angebranntes Hähnchen, das ich nicht mal gegessen habe? Also beim besten Willen. Nein. 10 Mark für das Kundengespräch gebe ich Ihnen, aber das Hähnchen zahle ich nicht. Sie wollten doch Hähnchen, weil Sie Appetit drauf hatten, stimmt's? Und wenn Ihnen jetzt der Appetit vergangen ist, dann haben Sie doch Ihr Ziel erreicht. Ich bezahle keine angebrannten Hähnchen, die ich nicht gegessen habe. Dann macht es insgesamt 48,79. Was? 10 Mark Stornogebühr für die Bestellung, 10 Mark Beitrag für die ordnungsgemäße Entsorgung des Hähnchens, 10 Mark für das Kundengespräch mit Überlänge und Extrawünschen sowie 18,79 für gesundheitliche Unterstützung. Das sind unsere Tarifsätze. Lesen Sie mal die Preisliste. Welche Preisliste? Die ich morgen aufhänge. Was ist denn gesundheitliche Unterstützung? Sie haben das Hähnchen doch nicht gegessen. Wenn ich nichts esse, verhungere ich. Was ist denn daran gesund? Sie sehen so aus, als würde es Ihnen ganz gut tun, wenn Sie nicht ganz so viel essen. Ich sag Ihnen mal was. Sie, wenn ich von dieser Begegnung Magengeschwüre kriege, verklage ich Sie. Wenn Sie Magengeschwüre kriegen, fressen Sie dauerhaft nicht mehr so viel und nehmen ab. In dem Fall würden nochmal 20 Mark dazukommen für dauerhafte gesundheitliche Unterstützung. Muss ich dafür einen Attest bringen? Nicht nötig. Wollen Sie bar zahlen oder mit Karte? Ich habe nur 6,50 Mark in der Tasche. In bar. Mein lieber Herr, ich informiere Sie im Namen der Geschäftsleitung. Dies ist keine soziale Einrichtung oder sowas, sondern ein Geschäftsbetrieb. Außerdem, wenn ich Ihnen mal einen persönlichen Rat geben darf, Sie sollten finanziell nicht über Ihre Verhältnisse leben. Halt, stehen bleiben! Ich will nur Geld von zu Hause holen. Das kann jeder sagen. Wenn Sie nicht stehen bleiben, hole ich die Polizei. Nein, bitte. Kein Aufsehen. Aha, Angst vor der Polizei. Nein, Sie tun mir leid. Ich will nicht, dass Sie meinetwegen Ärger kriegen. Den ganzen Tag stehen Sie da hinter dem Tresen und braten Hühnchen. Ihr Mitleid rührt mich. Aber dass ich hier stehe und Hühner brate, ist ja nur die Hälfte meiner Tätigkeit. Ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Bei uns brennen alle Hühnchen an. Sag ich doch. Und das sieht dann nicht so schön aus. Meine Rede. Und schmeckt auch nicht besonders. Nein, wirklich nicht. Und Krebs bekommt man auch davon. Dem kann ich nur zustimmen. Deswegen verkaufen wir keine angebrannten Hähnchen. Doch, verkaufen Sie angebrannte Hähnchen. Nein, ich schenke Ihnen jetzt das Hähnchen. Hören Sie, ich bin hierher gekommen, weil ich ein schönes Hähnchen will. Muss ich die Polizei rufen, damit Sie vernünftig werden und mein Geschenk annehmen? Rufen Sie von mir aus die Polizei. Ich will ein schönes Hähnchen und kein hässliches. Sagen Sie mal, könnten wir das nicht anders regeln? Ich biete Ihnen 10 Mark, wenn Sie dieses Hähnchen hier mitnehmen und verspeisen. Versuchen Sie keine faulen Tricks. Ich will ein schönes Hähnchen. Ich biete Ihnen 20 Mark. Mehr kann ich Ihnen aber leider nicht anbieten, sonst lohnt es sich nicht. Ich möchte mal wissen, wie Sie es eigentlich schaffen, über die Runden zu kommen, wenn Sie die angebrannten Hähnchen nicht verkaufen und jedes Mal 20 Mark bezahlen, um sie loszuwerden. Wir müssen gar nicht 20 Mark bezahlen, sondern 25. Und zwar dann, wenn wir eins unserer Hähnchen entsorgen lassen. Sondermüll der Kategorie Supergift ist ganz schön teuer in der Entsorgung, das sage ich Ihnen. Ja, der Umweltschutz. Der wird unsere Wirtschaft noch mal kaputt machen, das sage ich Ihnen. Na, wem sagen Sie das? Wenn wir nicht die Hähnchenfarbe hätten, wären wir schon längst pleite. Ich verrate Ihnen eigentlich schon wieder ein Geheimnis, aber Sie sind ja Stammkunde. Wir malen die verbrannten Hähnchen mit goldbronzenem Glanzlack an, damit sie schön knusprig aussehen. Der Lack kostet natürlich Geld. Und die Vaseline, die wir draufschmieren, damit das Fett schön lecker runtertropft, ist auch nicht billig auf die Dauer. Sie sehen, wir treiben ziemlichen Aufwand, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Jetzt weiß ich endlich, warum die Hähnchen bei Ihnen immer diesen wunderbar eigentümlichen Geschmack nach Kohlenasche und Autofarbe haben. Und ich weiß jetzt auch, warum es bei Ihnen immer duftet, wie in einer Lackiererei. Doch nicht wegen der Hähnchenfarbe. Die ist natürlich lösemittelfrei. Was glauben Sie denn eigentlich? Stellen Sie sich doch mal vor, ein Kunde will in aller Ruhe zu Hause sein Hähnchen verspeisen und raucht dabei eine schöne, dicke Zigarre. Er steckt sie an und puff, fliegt alles in die Luft. Puff! Das wäre mehr als peinlich. Oder nehmen Sie mal den Fall, ein verliebtes junges Pärchen macht einen auf romantisch und setzt sich in den Kopf, eines unserer Hähnchen bei Kerzenschein zu verspeisen. Die Leute kommen ja auf die komischsten Ideen. Er holt das Feuerzeug aus der Tasche, sie glotzt ihn mit gierigen Kuhaugen an, er glotzt mit brünftigen Schweinsaugen zurück. Dann dreht er mit dem Daumen das feuerstandbesetzte Rädchen des Einmalfeuerzeuges, um die Flamme zu entzünden. Und baff! Schon sind die beiden nur noch ein Fleischklumpen. Und wenn dann gleich zwei Elternpaare auf Schadensersatz klagen wegen angeblich entgangener Enkelfreuden, können Sie sich vorstellen, was wir da für Horrorsummen aufgepumpt bekommen? Wollen Sie das bezahlen, Sie mit Ihren tollen Vorschlägen? Lösemittel, also wirklich. Oder stellen Sie sich mal drei Hähnchen hintereinander. Ja, wirklich Verrückte. Und dann stirbt er an Lösemittelvergiftung. Und bei der Einäscherung explodiert das Krematorium, weil das Personal nicht richtig nachdenkt. Wer kriegt den Schadensersatzprozess an den Hals? Wir natürlich wieder. Und wissen Sie überhaupt, was so ein Krematorium heutzutage kostet? Natürlich wissen Sie es nicht, aber idiotische Vorschläge, Mann, das können Sie. So, und warum duftet es dann so herrlich nach Terpentin und Aceton in Ihrem Laden? Das ist wegen der Bestecke und der Arbeitsfläche. Ohne Lösemittel geht auch die Farbe nicht ab. Und zum Hähnchenflambieren nehmen wir natürlich auch Lösemittel, damit das Fleisch leichter verkohlt. Sagen Sie mal, wollen Sie mich eigentlich ausspionieren oder warum tun Sie so begriffsstutzig? Eigentlich wollte ich nur ein schönes Hähnchen. Aber Sie schwatzen mich die ganze Zeit voll. Jetzt schlägt's aber 13. Soll ich Ihnen mal eine Rechnung stellen? Kundengespräch mit Einführung in die Geheimnisse der Hühnerbratkunst? Wissen Sie, was das normalerweise kostet? Wieso normalerweise? Können Sie nicht lesen? Draußen hängt ein Schild Werbewoche. Das habe ich gelesen. Sie sind doch nur hier, weil Sie darauf spekulieren, dass es außer unseren Angeboten was umsonst gibt. Machen Sie mir doch nichts vor. Ich habe sie durchschaut. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, Sie haben mich nicht durchschaut. Eigentlich wollte ich Ihnen einen Job bei Kitty anbieten. Erniedrigung und Demütigung für den anspruchsvollen Gast? So ist es. Ich bin der Besitzer. Ich werde mir aber jemand anders suchen müssen. Sie sind ein Weichei. Ein Weichei, wie es im Buche steht. Ich brauche jemanden für Gäste, die sich nach Demütigung, Erniedrigung, Verletzung und Titliches durch und eher Verletzung durch rotziges, unverschämt daherschwätzendes und unappetitliches Hähnchenverkaufspersonal sehnen. Aber Sie wollen ja alles verschenken und werden leicht zahm, wenn der Gast nur ein bisschen Gefühl zeigt. Und Ihre Beleidigungen sind auch nicht gerade gepfeffert und besalzen. Schrecken Sie nicht einmal davor zurück, Geschäftsgeheimnisse zu verraten, wenn Sie sich damit anbiedern können. Sie widern mich an. Guten Tag. Halt! Sie tun mir Unrecht! Sie haben doch behauptet, Sie wollen schöne Hähnchen! Das war doch nur ein Vorwand, Sie Unglücksrabe. Außerdem bin ich Vegetarier, nachdem ich das erste Mal meine Nase durch Ihre Eingangstür gesteckt habe. Vegetarier sind Sie! Sagen Sie das doch gleich! Wir haben jetzt Spezialangebote für Körnerfresser. Verkohlte Kartoffeln zum Beispiel in allen Modefarben, in Neongrün oder in schillernder Schmeißfliegenfarbe. Und Salat haben wir auch in Eisengrau oder Schimmelblau. Von mir aus auch in Uringelb, wenn es der Gast wünscht. Zum Sonderpreis, hey, warten Sie doch mal! Sie gehören zu unserer neuen Zielgruppe! Für Sie ist es umsonst, probieren Sie doch mal! Ich gehe jetzt, bevor ich mich übergeben muss. Ihre Einschleimerei ekelt mich an. Guten Tag, mein Herr. Weg ist er. Ich möchte mal wissen, was so im Kopf rumgeht. Er kommt doch nur zum Boxen und Rumpöbeln her. Na, wenigstens bin ich wieder an Stammkunden losgeworden. Könnte so schön sein, wenn da nicht immer diese Leute kämen und meinen würden, sie sollten ausgerechnet bei mir ihre Scheißhähnchen einkaufen. So, jetzt noch die Umsatzvorschau für den nächsten Monat errechnen, dann den Lebensmittelkontrolleur bestechen, dann den Sondermülltransport bestellen und dann ab nach Hause. Die Kinder haben ja auch ein Recht darauf, von ihrem Vater gequält zu werden. Ja, wir waren schon mal besser. Warum war ich heute schlecht, oder was?